Was macht eigentlich ein Klopsi gerade? Klops, Klops, Klops, Klops, Klops, Klops, Klops, Klops, Klops, Klops. Er klopst vor sich hin, vermisst seinen Ehemann und wäscht sich die Haare mit einem Reflex-Shampoo, das angeblich ein paar goldene Reflexe in mein Haar reinbringt. Ja, wir werden das sehen. Ich wage das irgendwie zu bezweifeln, aber es hat 89 Cent gekostet, ja. Und das spricht ja wohl für seine Qualität, würde ich jetzt mal so sagen. Und über mir turnt gerade die bescheuerte Indianerin rum, was auch immer die da macht. Sex hat sie mit Sicherheit nicht. Dafür sieht sie nämlich zu kacke aus. Und ansonsten bin ich heute gerade wieder im Hating-Modus. Ich bin jetzt in der Zwickmühle. Ich verachte ja, wie du sicher weißt, Manon und ihren bescheuerten Plan, jetzt diese Klausur anzufechten. Aber es besteht möglicherweise die Möglichkeit, dass durch dieses Anfechten die jetzt runtergesetzt würde und ich sie dann doch bestanden hätte. Und dann wüsste ich leider nicht, was ich machen soll, weil ich bin moralisch, ethisch vielleicht dazu verpflichtet, aber ich bin nicht in der Lage, ihr dann dafür dankbar zu sein, weil ich die Sache trotzdem unüberlegt und kacke fand und fand, dass sie ziemlich beschissene Folgen für das Semester haben könnte und ich mag solche Leute nicht. Aber ja, ich weiß es auch nicht. Also, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber wenn wir gerade dabei sind, müsste ich mal gucken, ob das auch wirklich dann für mich zuträfe. Ich gucke. Haare. Ja, ich hätte dann gerade so bestanden. Ja, man weiß es nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls, das kann ja irgendwie fast nicht sein. Doch, das kann sogar ziemlich gut sein. Ja, so wäre das dann jedenfalls. Und ich wüsste nicht, wie ich da reagieren sollte, falls sie mir dann eine E-Mail schreiben würde. Ich hab's dir gesagt, würde ich, glaube ich, den fiesesten, du dummes Miststück-Rant zurückschreiben, den ich könnte. Einfach so aus Prinzip. Und weil sie eine auf Babystationen rumlaufende und kinderklauende Bitch ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, nach dieser sehr differenzierten Aussage möchte ich den heutigen Klopsi-Cast damit beschließen, also mit Musik natürlich, ich hoffe, die von gestern hat dir sehr gut gefallen, heute kommt bessere, und damit, dass ich dich sehr, sehr, sehr, sehr vermisse und dass die Abende ohne dich hier richtig doof sind und dass sie mit dir hier viel besser wären und überhaupt. Ich denke ganz, ganz arg an dich, weil du doch mein herzallerliebster Liebster bist und ich vermisse dich wirklich jede Minute. Also mein Schatz, ich wünsche dir einen super tollen Arbeitstag, auch wenn es natürlich, wie ich immer wieder anmerken muss, äußerst falsch ist, dass du den Klopsikast erst jetzt anhörst, denn das machst du ja bekanntlich am falschen Tag und zum falschen Anlass. Aber nun, ja, ich wünsche dir jedenfalls einen guten Arbeitstag und ich denke ganz arg an dich und ich freue mich drauf, später von dir zu hören. Mit ganz viel Liebe, ganz viel, dein Klopsi.